Modelltest 13 Teil 1 Sie hören nun 5 kurze Texte. Sie hören jeden Text 2-mal. Zu jedem Text lösen Sie 2 Aufgaben. Wählen Sie bei jeder Aufgabe die richtige Lösung. Lesen Sie zuerst das Beispiel. Dazu haben Sie 10 Sekunden Zeit. Sie hören eine automatische Telefonauskunft. Sie sind mit der Service-Hotline der Reparaturwerkstatt von Holzleitner Elektrogeräte verbunden. Bitte legen Sie nicht auf. Der nächste freie Mitarbeiter wird Ihren Anruf entgegennehmen. Unser TÜV-geprüfter Kundendienst kommt innerhalb von 48 Stunden zu Ihnen. Fast alle Elektrogeräte reparieren wir direkt bei Ihnen. Wir machen den Werkskundendienst für AEG, Electrolux, Bosch, Siemens, Bauknecht und Miele. Über 20.000 Ersatzteile, ständig verfügbar. Sie sind mit der Service-Hotline. Sie hören jetzt den Text noch einmal. Sie sind mit der Service-Hotline der Reparaturwerkstatt von Holzleitner Elektrogeräte verbunden. Bitte legen Sie nicht auf. Der nächste freie Mitarbeiter wird Ihren Anruf entgegennehmen. Unser TÜV-geprüfter Kundendienst kommt innerhalb von 48 Stunden zu Ihnen. Fast alle Elektrogeräte reparieren wir direkt bei Ihnen. Wir machen den Werkskundendienst für AEG, Electrolux, Bosch, Siemens, Bauknecht und Miele. Über 20.000 Ersatzteile, ständig verfügbar. Sie sind mit der Service-Hotline. Lesen Sie jetzt die Aufgaben 1 und 2. Dazu haben Sie 10 Sekunden Zeit. Sie hören eine Durchsage im Radio. Bevor unsere monatliche Diskussionsrunde »Was kommt nach der Schule?« dem Ende zugeht, noch ein Tipp für junge Leute, die eine spannende Aufgabe suchen und etwas Sinnvolles tun wollen, ehe sie sich ihrer Ausbildung widmen. Der Malteser Freiwilligendienst sucht engagierte Menschen für das freiwillige soziale Jahr. Interessierte können sich jetzt bewerben und zu ihrem Wunschtermin starten. Zu den Tätigkeitsfeldern gehören Familienpflege, Schulbetreuung, Jugendarbeit, Altenhilfe, Rettungsdienst und Katastrophenschutz. Meldungen werden unter der E-Mail-Adresse freiwillig@malteser.org entgegengenommen. Auch telefonisch unter 004930 8865 6221. Ich wiederhole. Sie hören jetzt den Text noch einmal. Bevor unsere monatliche Diskussionsrunde »Was kommt nach der Schule?« dem Ende zugeht, noch ein Tipp für junge Leute, die eine spannende Aufgabe suchen und etwas Sinnvolles tun wollen, ehe sie sich ihrer Ausbildung widmen. Der Malteser Freiwilligendienst sucht engagierte Menschen für das freiwillige soziale Jahr. Interessierte können sich jetzt bewerben und zu ihrem Wunschtermin starten. Zu den Tätigkeitsfeldern gehören Familienpflege, Schulbetreuung, Jugendarbeit, Altenhilfe, Rettungsdienst und Katastrophenschutz. Meldungen werden unter der E-Mail-Adresse freiwillig@malteser.org entgegengenommen. Auch telefonisch unter 004930 8865 6221. Ich wiederhole. Lesen Sie jetzt die Aufgaben 3 und 4. Dazu haben Sie 10 Sekunden Zeit. Sie hören die Nachrichten im Radio. In der Nacht auf Freitag überfiel ein unbekannter Täter eine Kellnerin eines Salzburger Innenstadtlokals. Er trank zuvor ein paar Getränke und wartete, bis die letzten Gäste das Lokal verlassen hatten. Dann ging der Mann hinter die Theke, schlug der Kellnerin ins Gesicht und trat sie mit den Füßen. Er drohte ihr mit dem Tod, falls sie ihm nicht ihre Kellnerbrieftasche überlassen würde. Die Kellnerin gab ihm mehrere hundert Euro. Der Täter flüchtete und konnte bisher nicht ermittelt werden. Die Kellnerin wurde ins Krankenhaus eingeliefert und befindet sich außer Lebensgefahr. Sie hören jetzt den Text noch einmal. In der Nacht auf Freitag überfiel ein unbekannter Täter eine Kellnerin eines Salzburger Innenstadtlokals. Er trank zuvor ein paar Getränke und wartete, bis die letzten Gäste das Lokal verlassen hatten. Dann ging der Mann hinter die Theke, schlug der Kellnerin ins Gesicht und trat sie mit den Füßen. Er drohte ihr mit dem Tod, falls sie ihm nicht ihre Kellnerbrieftasche überlassen würde. Die Kellnerin gab ihm mehrere hundert Euro. Der Täter flüchtete und konnte bisher nicht ermittelt werden. Die Kellnerin wurde ins Krankenhaus eingeliefert und befindet sich außer Lebensgefahr. Lesen Sie jetzt die Aufgaben 5 und 6. Dazu haben Sie 10 Sekunden Zeit. Sie hören eine Durchsage auf dem Flughafen. Letzter Aufruf für alle noch fehlenden Passagiere. Der Lufthansa-Flug 123 nach Frankfurt startet in wenigen Minuten. Bitte kommen Sie umgehend zum Flugsteig A09. Wir bitten die Passagiere Siebert und Johansen. Ich wiederhole, Passagiere Siebert und Johansen, gebucht mit Air Berlin 456 nach Köln. Bitte begeben Sie sich noch einmal zum Check-in-Schalter der Air Berlin. Sie hören jetzt den Text noch einmal. Letzter Aufruf für alle noch fehlenden Passagiere. Der Lufthansa-Flug 123 nach Frankfurt startet in wenigen Minuten. Bitte kommen Sie umgehend zum Flugsteig A09. Wir bitten die Passagiere Siebert und Johansen. Ich wiederhole, Passagiere Siebert und Johansen, gebucht mit Air Berlin 456 nach Köln. Bitte begeben Sie sich noch einmal zum Check-in-Schalter der Air Berlin. Lesen Sie jetzt die Aufgaben 7 und 8. Dazu haben Sie 10 Sekunden Zeit. Sie hören eine automatische Telefonauskunft. Herzlich willkommen bei der Tagesspiegel-Ticket-Hotline. Wir freuen uns über Ihren Anruf. Leider können wir Sie zurzeit nicht mit einem unserer Service-Mitarbeiter verbinden. Unseren Bestellservice können Sie von Montag bis Freitag 7.30 Uhr bis 20 Uhr und Samstag und Sonntag von 8 Uhr bis 12 Uhr in Anspruch nehmen. Theater- und Konzertkarten sind auch an der Theater- und Konzertkasse im Tagesspiegel-Shop erhältlich. Askanischer Platz 3 am Anhalter Bahnhof. Öffnungszeiten Montag bis Freitag 9 bis 18 Uhr. Sie hören jetzt den Text noch einmal. Herzlich willkommen bei der Tagesspiegel-Ticket-Hotline. Wir freuen uns über Ihren Anruf. Leider können wir Sie zurzeit nicht mit einem unserer Service-Mitarbeiter verbinden. Unseren Bestellservice können Sie von Montag bis Freitag 7.30 Uhr bis 20 Uhr und Samstag und Sonntag von 8 Uhr bis 12 Uhr in Anspruch nehmen. Theater- und Konzertkarten sind auch an der Theater- und Konzertkasse im Tagesspiegel-Shop erhältlich. Askanischer Platz 3 am Anhalter Bahnhof. Öffnungszeiten Montag bis Freitag 9 bis 18 Uhr. Lesen Sie jetzt die Aufgaben 9 und 10. Dazu haben Sie 10 Sekunden Zeit. Sie hören eine Durchsage im Kaufhaus. Heute, sehr geehrte Kunden, haben wir für die Reiselustigen unter Ihnen ganz besondere Angebote. Trolley Neo in vielen Farben und in den Größen 66 cm und 76 cm. Natürlich aus Polycarbonat. Bestens geeignet für kurze Städtetrips.